Klar doch, Lenny. Ich wette, Kamala Harris ist auch eine dieser Invasoren und wartet nur darauf, dass Amtrak Joe abkratzt, damit sie an die Macht kommt. Er steht auf. Ich denke, Sie sollten jetzt zurück in Ihre Zelle und vor der Anklagevernehmung alles noch einmal überdenken. Und ich denke, das rate ich Ihnen jetzt, dass Sie einen guten Anwalt brauchen. Nur ein guter Anwalt kann das nämlich den Geschworenen verklickern. Setzen Sie sich, sagt Lenny leise. Folgendes sollten Sie sich noch anhören. Wilson sieht auf die Uhr und beschließt, Leonard Crocker noch 5, vielleicht auch 10 weitere Minuten zuzugestehen. Möglicherweise findet er ja doch noch heraus, ob der Typ wirklich verrückt ist oder ihm nur was vormachen will. Vor 5, 6 Jahren ist jemand dahinter gekommen. Es findet sich im Darknet, Detective, und verbreitet sich von dort aus weiter, wie Tinte im Wasser. Sicher doch. Wilson lächelt nicht mehr. Seite an Seite mit blutschlürfenden Demokraten, Bleichmitteleinläufen gegen Covid, Animal-Crushing-Videos und Kinderpornos. Sie haben Ihre Frau umgebracht, Lenny. Lassen Sie den Scheiß und denken Sie endlich darüber nach. Sie haben sie mit einem Fleischermesser abgestochen und zugesehen, wie sie verblutet ist. Sie verändern sich. Sie werden reizbar und mäklich. Sie wollen nicht einfach nur hier sein, sie wollen herrschen. Aber wir haben eine Chance, weil so ein Computer-Nerd eine Möglichkeit gefunden hat, sie zu erkennen. Wenn wir überleben, wird man diesem Typen in jedem Land, überall auf der Welt Denkmäler errichten. Die Aliens lösen einen verdeckten Befehl aus, ganz automatisch, idiotensicher. Nur wenige wissen davon, aber die Information verbreitet sich weiter. Dafür ist das Internet gut, Informationen weiter zu verbreiten. Von Geisteskrankheiten ganz zu schweigen, denkt sich Wilson. Das Ganze wird ein Wettlauf. Lenny hat die Augen weit aufgerissen. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Langsam, nochmal auf Anfang, okay? Sie haben Ihre Frau umgebracht, weil sie reizbar und mäklich wurde? Lenny lächelt. Seien Sie nicht dumm, Detective. Viele Frauen nörgeln herum, das weiß ich sehr wohl. Das machen Männer auch. Da verkennt man die ersten Anzeichen leicht. Er breitet die Hände aus, soweit es die Handschellen zulassen, was nicht sehr weit ist. Wilson sagt, na, mit Ihnen als Ehemann gab es für Arlene bestimmt eine ganze Menge Gründe, reizbar und mäklich zu werden. »Sie hat immer mehr auf mir rumgehackt«, sagt Lenny. »Ständig hat sie auf mir rumgehackt, immer nur rumgehackt. Anfangs hat mich das nur deprimiert.« »Hm, das alte Selbstbild hat einen Kratzer abbekommen, was?« »Dann wurde ich aber misstrauisch.« »Meine Frau hackt auch auf mir rum«, sagt Wilson. »Sagt mir, mein Auto sei ein fahrender Schweinestall, wird pissig, wenn ich die Klobrille nicht runterklappe, und trotzdem gehe ich nicht mit einem Fleischermesser auf sie los.« »Ich habe das rote Display bekommen. Es ist nur 1, 2 Sekunden da, damit sie es nicht sehen. Aber als ich es gesehen habe, da wusste ich es.« »Ja, ich weiß nur eins. Unsere Befragung ist vorbei.« Wilson dreht sich zur Scheibe an der Wand links und fährt sich mit der Handfläche über die Kehle. Macht Schluss. »Es geht ganz subtil los«, sagt Lenny. Er wirft Wilson einen gleichzeitig mitleidigen wie überlegenen Blick zu. »Wie bei der Geschichte mit dem Frosch, den man zum Kochen bringt, indem man das Wasser ganz langsam erwärmt. Sie nehmen einem alles. Sie nehmen dir die Selbstachtung, und wenn du schwach bist...« Er reißt die Hand hoch, soweit es die Kette erlaubt, und vollführt eine Würgegeste. »Machen Sie dich kalt!« »Die Frauen, ja?« »Frauen oder Männer, das ist keine sexistische Sache. Schlagen Sie sich das gleich wieder aus dem Kopf.« »Ah, nicht der Exorzist, sondern Invasion der Körperfresser.« Der Frauenmörder strahlt. »Exakt!« »Ja, na, Lenny, dann bleiben Sie mal bei Ihrer Version, hm? Mal sehen, wie weit Sie damit kommen.«